Aufgabe 7 und Aufgabe 9. Beratung und Qualifizierung Buki. Fischer, mein Name. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Mehmet Özgür. Ich bräuchte Ihre Hilfe. Schön, Herr Özgür. Worum geht es denn? Ich habe Ihr Infoblatt von der VHS bekommen. Ich lebe seit etwa 2 Jahren in Deutschland und arbeite in einem türkischen Restaurant. Aber damit bin ich nicht zufrieden und möchte beruflich etwas anderes machen. Und an welchen Beruf dachten Sie so? Haben Sie schon bestimmte Vorstellungen? Nein, ich habe noch keine richtige Idee. In meiner Heimat habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und auch 3 Jahre in dem Bereich gearbeitet, in einem Bekleidungsgeschäft. Der kaufmännische Bereich interessiert mich, aber auch der Kontakt mit Kunden. Möchten Sie denn in diesem Bereich weiterbleiben? Nein, nicht unbedingt. Wie gesagt, ich habe noch keine festen Vorstellungen. Deswegen möchte ich ja zu Ihnen kommen, um mich beraten zu lassen. Und vielleicht sind ja auch Ihre Weiterbildungsangebote etwas für mich. Gut, dann können wir einen Termin ausmachen. Ich kann Ihnen in 2 Wochen etwas anbieten. Aber ich werde nicht selber mit Ihnen sprechen. Eine Kollegin übernimmt das. Deshalb bitte ich Sie, uns eine E-Mail zu schicken mit Ihrem Anliegen und den wichtigsten Daten, damit die Kollegin sich vorbereiten kann. Und schreiben Sie auch Ihren Terminwunsch. Wie gesagt, erst in 2 Wochen haben wir etwas Luft. Das mache ich. Danke für Ihre Hilfe. Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Özgür. Wiederhören.